Marion, die nie viel Nachsicht mit irgendwelcher Art von Impertinenz, Gewöhnlichkeit, Dummheit oder auch nur anderem Geschmack hatte, war ihrer augenblicklichen Stimmung wegen besonders wenig geneigt, die Miss Steele sympathisch zu finden oder auf ihre Annäherungsversuche einzugehen, und deshalb führte Elinor es hauptsächlich auf ihr gleichmäßig kühles Benehmen, das jeden Wunsch der Miss Steele nach Vertraulichkeit gleich im Keim erstickte, zurück, dass ihr von beiden so auffällig der Vorzug gegeben wurde, besonders aber von Lucy, die keine Gelegenheit ausließ, sie in ein Gespräch zu verwickeln oder durch die offene und ehrliche Mitteilung ihrer Empfindungen besser mit ihr bekannt zu werden. Lucy war von Natur nicht dumm, ihre Bemerkungen waren häufig treffend und witzig, und eine halbe Stunde lang fand Elinor ihre Gesellschaft oft unterhaltsam. Aber ihre Intelligenz war nicht durch Erziehung verfeinert worden, sie war unwissend und ungebildet, und ihr Mangel an geistiger Schulung, ihre Unkenntnis der einfachsten Dinge ließen sich, trotz ihrer ständigen Anstrengungen, sich ins rechte Licht zu setzen, nicht vor Miss Dashwood verbergen. Elinor erkannte und bedauerte die Vernachlässigung von Anlagen, aus denen eine gute Erziehung etwas durchaus Anerkennenswertes hätte machen können. Aber mit weniger Nachsicht erkannte sie auch den gänzlichen Mangel an Zartgefühl, an Redlichkeit und Aufrichtigkeit, der aus all ihren Aufmerksamkeiten, ihren Aufdringlichkeiten, ihren Schmeicheleien im Herrenhaus sprach, und sie konnte sich nicht wirklich wohlfühlen in der Gesellschaft eines Menschen, der Unaufrichtigkeit mit Unwissenheit verband, dessen Mangel an Bildung ein Gespräch auf gleicher Ebene verhinderte und dessen Benehmen anderen gegenüber jeden Beweis von Aufmerksamkeit oder Verehrung ihr selbst gegenüber von vornherein entwertete. »Sie halten meine Frage bestimmt für merkwürdig«, sagte Lucy eines Tages zu ihr, als sie gemeinsam vom Herrenhaus zum Cottage wanderten. »Aber sagen Sie, kennen Sie die Mutter von Ihrer Schwägerin, Mrs. Ferrars, persönlich?« Elinor hielt die Frage wirklich für merkwürdig, und ihr Gesichtsausdruck bestätigte es, als sie antwortete, sie habe Mrs. Ferrars nie gesehen. »Wirklich nicht«, erwiderte Lucy. »Das wundert mich, denn ich dachte, Sie wären ihr gelegentlich in Norland begegnet. Dann können Sie mir wohl gar nicht sagen, was für eine Frau sie ist.« »Nein«, entgegnete Elinor, die sich hütete, ihre wahre Meinung über Edwards Mutter abzugeben und nicht das geringste Bedürfnis hatte, offensichtliche Unverschämtheit zu befriedigen. »Ich weiß nichts von ihr.« »Weiß Gott, es muss Ihnen komisch vorkommen, dass ich mich auf diese Weise nach ihr erkundige«, sagte Lucy und musterte Elinor aufmerksam beim Sprechen. »Aber vielleicht habe ich Gründe, wenn ich mich bloß trauen könnte. Trotzdem hoffe ich, Sie tun mir den Gefallen zu glauben, dass ich nicht unverschämt sein will.« Elinor gab ihr eine höfliche Antwort und ein paar Minuten lang gingen sie schweigend weiter. Lucy nahm das Gespräch wieder auf, indem sie mit einigem Zögern sagte, »Der Gedanke, dass Sie mich für unverschämt und neugierig halten könnten, ist mir unerträglich. Weiß Gott, ich würde alles geben, um auf einen Menschen, an dessen guter Meinung mir so viel liegt wie an Ihrer, nicht so einen Eindruck zu machen. Und weiß Gott, ich hätte nicht die geringste Angst, mich Ihnen anzuvertrauen. Ja, ich wäre sogar über Ihren Rat sehr froh, was ich in der unangenehmen Lage machen soll, in der ich bin. Aber trotzdem, es gibt keinen Grund, Sie zu bemühen. Es tut mir leid, dass Sie Mrs. Ferrars nicht zufällig kennen.« »Es tut mir auch leid«, sagte Elinor mit großem Erstaunen, »wenn meine Meinung von ihr Ihnen irgendwie nützlich sein könnte. Aber ich wusste ja gar nicht, dass Sie irgendwelche Beziehungen zu dieser Familie haben und bin deshalb ein wenig überrascht, muss ich gestehen, dass Sie sich so ernsthaft nach ihr erkundigen.« »Kein Wunder. Und weiß Gott, ich verstehe auch, warum. Aber wenn ich mich traute, Ihnen alles zu erzählen, wären Sie nicht so überrascht. Augenblicklich bedeutet mir Mrs. Ferrars natürlich nichts, aber vielleicht kommt der Zeitpunkt, und wie schnell er kommt, hängt nur von ihr selbst ab, wo wir vielleicht sehr eng miteinander verbunden sind.« Sie blickte bei diesen Worten in sympathischer Verlegenheit zu Boden und warf nur einen einzigen Seitenblick auf ihre Gefährtin, um zu sehen, welche Wirkung ihre Worte auf sie hatten. »Du lieber Himmel«, rief Elinor, »was wollen Sie damit sagen? Sind Sie mit Mr. Robert Ferrars bekannt? Sind Sie womöglich mit ihm?« Und sie war bei dem Gedanken an eine solche Schwägerin nicht besonders entzückt. »Nein, erwiderte Lucy. »Nicht mit Mr. Robert Ferris. Ich habe ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, aber...« Und sie blickte Elinor dabei unverwandt an. »Mit seinem älteren Bruder.« Was empfand Elinor in diesem Augenblick? Erstaunen, das ebenso schmerzlich wie heftig gewesen wäre, wenn ihr nicht gleichzeitig Zweifel an dieser Behauptung gekommen wären. Sie sah Lucy in sprachloser Verblüffung an, unfähig, den Grund oder den Zweck einer solchen Behauptung zu erraten, und obwohl sie abwechselnd rot und blass wurde, wankte sie nicht in ihrer Ungläubigkeit und fühlte sich weder einem hysterischen Anfall noch einer Ohnmacht nahe. »Sie haben allen Grund, überrascht zu sein«, fuhr Lucy fort, »denn Sie konnten natürlich nichts davon ahnen. Ihnen und Ihrer Familie gegenüber hat er doch bestimmt nicht die leiseste Anspielung gemacht. Es sollte nämlich ein großes Geheimnis bleiben, und weiß Gott, ich habe es bis zu dieser Stunde treu gehalten. Kein Mensch in meiner Familie weiß davon außer Anne, und ich hätte es Ihnen nie erzählt, wenn ich nicht das allergrößte Vertrauen in Ihre Verschwiegenheit hätte.« Und all diese Fragen über Mrs. Ferrars müssen Ihnen so merkwürdig vorgekommen sein, dass ich fand, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Und ich glaube nicht, dass Mr. Ferrars ärgerlich ist, wenn er hört, ich habe mich Ihnen anvertraut, weil ich weiß, dass er die allerhöchste Meinung von Ihrer ganzen Familie hat und Sie und die anderen Miss Dashwood als seine eigenen Schwestern betrachtet. Sie machte eine Pause. Elinor schwieg eine Weile. Ihr Erstaunen über das, was sie hörte, verschlug ihr zunächst die Sprache. Aber als sie sich schließlich zum Sprechen zwang, und zwar in aller Vorsicht, sagte sie mit einer Ruhe, die ihre Überraschung und Besorgnis einigermaßen verbarg, »Darf ich fragen, ob Sie schon lange verlobt sind?« »Wir sind seit 4 Jahren verlobt.« »Seit 4 Jahren?« »Ja.« Obwohl Elinor außerordentlich bestürzt war, fühlte sie sich immer noch außerstande, es zu glauben. »Ich wusste bis vor wenigen Tagen nicht einmal«, sagte sie, »dass sie miteinander bekannt waren. Aber unsere Bekanntschaft reicht schon viele Jahre zurück. Er war doch eine ganze Weile in der Obhut meines Onkels.« »Ihres Onkels?« »Ja, Mr. Pratt.« »Hat er nie von Mr. Pratt gesprochen?« »Ich glaube doch«, erwiderte Elinor mit einer äußeren Beherrschung, die mit ihrer inneren Erregung Schritt hielt. »Er war 4 Jahre bei meinem Onkel, der wohnt in Longstaple in der Nähe von Plymouth. Da haben wir uns kennengelernt, denn ich und meine Schwester waren oft bei meinem Onkel, und da haben wir uns auch verlobt, wenn auch erst ein Jahr später, wie er da schon nicht mehr zur Schule ging. Aber er war anschließend fast immer bei uns. Ich habe mich bloß mit großem Zögern darauf eingelassen, das können Sie sich ja vorstellen, ohne Wissen und Zustimmung seiner Mutter. Aber ich war zu jung und liebte ihn zu sehr, um die nötige Vernunft zu besitzen. Trotzdem Sie ihn nicht so gut kennen wie ich, Miss Dashwood, müssen Sie doch oft genug mit ihm zusammen gewesen sein, um sich denken zu können, er versteht es gut, eine Frau ernsthaft an sich zu binden.« »Natürlich«, antwortete Elinor, ohne zu wissen, was sie sagte. Aber nach kurzem Nachdenken fügte sie, von Neuem von Edwards Ehre und Liebe und der Falschheit ihrer Gefährtin überzeugt, hinzu, »mit Mr. Edward Ferrars verlobt. Ich gestehe, ich bin so völlig überrascht von dem, was Sie sagen, dass wirklich, verzeihen Sie, aber es muss sich doch wohl um eine Personen- oder Namensverwechslung handeln. Wir können nicht denselben Mr. Ferrars meinen.« »Wir meinen durchaus denselben«, rief Lucy lächelnd. »Mr. Edward Ferris, der ältere Sohn von Mrs. Ferris in der Park Street und Bruder von ihrer Schwägerin Mrs. John Dashwood, ist der, den ich meine. Sie müssen zugeben, dass ich mich nicht so leicht über den Namen von dem täusche, von dem mein ganzes Glück abhängt.« »Es ist eigenartig«, erwiderte Elinor in quälender Verwirrung, »dass er mir gegenüber ihren Namen nie erwähnt hat.« »Nein, wenn man unsere Lage bedenkt, war es nicht eigenartig. Unsere größte Sorge ist es immer gewesen, die Sache geheim zu halten. Sie wussten nichts von mir oder meiner Familie, und deshalb ergab sich auch gar keine Gelegenheit, ihnen gegenüber meinen Namen je zu erwähnen, und da er immer ganz besonders fürchtete, seine Schwester könnte Verdacht schöpfen, war das schon Grund genug, nichts zu sagen.« Sie schwieg. Elinors Zuversicht schwand, aber ihre Selbstbeherrschung schwand dabei nicht. Seit 4 Jahren sind Sie verlobt, sagte sie mit fester Stimme. Ja, und wie lange wir vielleicht noch warten müssen, weiß Gott allein. Der arme Edward, es macht ihn ganz mutlos. Dann nahm sie eine kleine Miniatur aus der Tasche und fügte hinzu, um jede Verwechslung auszuschließen, seien Sie so gut und sehen Sie sich dieses Porträt an. Es wird ihm zwar nicht gerecht, aber trotzdem können Sie über wen es darstellt nicht länger im Zweifel sein. Ich habe es schon gut 3 Jahre. Sie gab es Elinor beim Sprechen in die Hand, und wenn diese aus Scheu vor einer vorschnellen Entscheidung oder in dem Wunsch, eine Unwahrheit aufzudecken, bisher auch noch Zweifel gehegt haben mochte, so stand beim Anblick des Bildes fest, dass es sich um Edwards Porträt handelte. Sie gab es fast umgehend zurück und bestätigte die Ähnlichkeit. »Ich habe ihm nie«, fuhr Lucy fort, »ein Bild dafür wiedergeben können, und das ärgert mich richtig, denn ihm lag immer so viel daran. Aber ich bin entschlossen, bei der ersten Gelegenheit eins machen zu lassen.« »Sie haben ganz recht«, erwiderte Elinor gefasst. Sie gingen ein paar Schritte schweigend nebeneinander her. Lucy nahm als erste das Wort. »Weiß Gott«, sagte sie, »ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass Sie unser Geheimnis sicher bewahren, denn Sie wissen ja, wie wichtig es für uns ist, dass seine Mutter nichts davon erfährt. Sie würde bestimmt nie ihre Einwilligung geben. Ich habe kein Vermögen, und ich stelle mir vor, sie ist eine unerhört stolze Frau.« »Ich habe nicht ausdrücklich um Ihr Vertrauen gebeten«, sagte Elinor, »aber Sie täuschen sich nicht, wenn Sie sich auf meine Verschwiegenheit verlassen. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher, aber verzeihen Sie, wenn ich über eine so unnötige Enthüllung einigermaßen überrascht bin. Sie müssen doch gewusst haben, dass meine Mitwisserschaft nicht gerade zu Ihrer Sicherheit beiträgt.« Während sie dies sagte, sah sie Lucy ernsthaft an, in der Hoffnung, etwas in ihrem Gesicht zu entdecken, vielleicht die Unwahrheit von fast allem, was diese gesagt hatte. Aber Lucy verzog keine Miene. »Ich hatte Angst, Sie würden denken, ich nehme mir zu viel heraus«, sagte sie, »wenn ich Ihnen das alles erzähle. Ich kenne Sie natürlich noch nicht lange, jedenfalls nicht persönlich, aber ich kenne Sie und Ihre ganze Familie schon eine ganze Zeit aus Erzählungen, und gleich als ich Sie sah, hatte ich das Gefühl, als wenn wir alte Bekannte sind. Und außerdem schien mir in diesem Fall eine Erklärung wirklich angebracht, nachdem ich so eingehende Erkundigungen über Edwards Mutter eingezogen hatte, und mein Pech ist es, dass ich keine Menschenseele habe, die ich um Rat fragen kann. Anne ist der einzige Mensch, der davon weiß, aber ihr fehlt jedes Urteilsvermögen. Ja, sie schadet mir mehr, als dass sie mir nützt, denn ich lebe in der ständigen Furcht, dass sie mich verrät. Sie kann, wie Sie gemerkt haben, nicht den Mund halten, und weiß Gott, neulich habe ich so gezittert wie noch nie, dass sie damit herausplatzt, als Edwards Name von Sir John erwähnt wurde. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich deswegen durchmache. Ich wundere mich, dass ich noch am Leben bin nach allem, was ich wegen Edward in den letzten 4 Jahren gelitten habe. Alles ist so in der Schwebe und so ungewiss. Und dann sehe ich ihn auch so selten. Wir können uns nicht öfter wie 2-mal im Jahr treffen. Weiß Gott, ich frage mich, warum mir nicht schon längst das Herz gebrochen ist. Hier zog sie ein Taschentuch heraus, aber Elinor empfand nicht viel Mitleid. »Manchmal«, fuhr Lucy fort, nachdem sie sich die Augen gewischt hatte, »denke ich, ob es nicht besser für uns beide wäre, die Sache ganz abzubrechen.« Als sie dies sagte, sah sie ihre Gefährtin aufmerksam an. »Aber dann kommen auch wieder Zeiten, wo ich mich nicht dazu entschließen kann. Ich kann den Gedanken, ihn so unglücklich zu machen, nicht ertragen, denn ich weiß, die bloße Erwähnung würde schon genügen. Und auch wegen mir. So lieb er. Ach, ich glaube, ich wäre nicht imstande dazu. Was würden Sie mir in diesem Fall raten, Miss Dashwood? Was würden Sie selber tun?« »Verzeihen Sie«, erwiderte Elinor, unangenehm überrascht von der Frage, »aber ich kann Ihnen unter diesen Umständen keinen Rat erteilen. Sie müssen sich auf Ihr eigenes Urteil verlassen.« »Natürlich«, fuhr Lucy nach ein paar Minuten Schweigen zwischen beiden fort, »seine Mutter muss ihn früher oder später finanziell unabhängig machen. Aber der arme Edward ist deswegen so niedergeschlagen. Fanden Sie ihn nicht schrecklich bedrückt, wie er in Barton war? Er war so trübsinnig, wie er uns in Longstaple verließ, um zu Ihnen zu reisen, dass ich schon Angst hatte, Sie würden ihn für krank halten.« Er kam also von Ihrem Onkel, als er uns besuchte? Oh ja. Er war 14 Tage bei uns. Dachten Sie, er käme direkt aus London? Nein, entgegnete Elinor und empfand schmerzlich, wie alle ihre Erinnerungen Lucys Aufrichtigkeit bestätigten. Ich erinnere mich, dass er erwähnte, er habe 2 Wochen bei Freunden in der Nähe von Plymouth verbracht. Sie erinnerte sich ebenfalls, wie überrascht sie damals gewesen war, dass er kein weiteres Wort über diese Freunde verloren, dass er sich sogar über ihre Namen ausgeschwiegen hatte. »Fanden Sie ihn nicht schrecklich deprimiert?« wiederholte Lucy. »Doch, besonders bei seiner Ankunft.« »Ich habe ihn gebeten, sich zusammenzunehmen, aus Angst, Sie könnten ahnen, was los ist. Aber es machte ihn so melancholisch, dass er nicht länger wie 2 Wochen bei uns bleiben konnte und dass die Sache mich so mitnahm, der Ärmste. Ich fürchte, es ist immer noch nicht besser, denn er schreibt so trübselige Briefe. Ich habe, kurz bevor ich Exeter verließ, Nachricht von ihm gekriegt.« Sie nahm den Brief aus der Tasche und zeigte Elinor flüchtig die Anschrift. »Sie kennen doch bestimmt seine Handschrift und wie gepflegt sie ist. Aber dies ist nicht so gut geschrieben wie sonst. Er war bestimmt müde, denn er hat die Seite an mich gerade bis zur letzten Zeile vollgeschrieben.« Elinor erkannte, dass es tatsächlich seine Handschrift war und konnte nicht länger zweifeln. Das Bild, damit hatte sie sich beruhigt, hätte auch durch Zufall in Lucys Besitz geraten können. Es hätte nicht unbedingt ein Geschenk von Edward zu sein brauchen, aber ein Briefwechsel zwischen ihnen ließ sich nur bei einer formellen Verlobung unterhalten, ließ sich anders nicht erklären. Ein paar Minuten lang verließen sie fast die Kräfte. Das Herz wurde ihr schwer, und sie konnte sich kaum aufrechthalten. Aber auf ihre Beherrschung kam jetzt alles an, und sie kämpfte so entschlossen gegen den Ansturm ihrer Gefühle, dass sie für diesmal schnell und vollständig Herr der Lage war. »Dass wir uns schreiben«, sagte Lucy und steckte den Brief wieder in ihre Tasche, »ist der einzige Trost, den wir bei unseren langen Trennungen haben. Ich besitze wenigstens noch einen Trost in diesem Bild, aber der arme Edward hat nicht einmal das. Wenn er nur mein Bild besäße, sagt er, wäre er beruhigt. Ich habe ihm eine Haarlocke von mir in einen Ring fassen lassen, wie er das letzte Mal in Longstaple war, und das war ein kleiner Trost, sagt er, aber mit einem Bild nicht zu vergleichen. Vielleicht haben Sie den Ring gesehen, wie er bei Ihnen war?« »Ja«, sagte Elinor mit einer Fassung, hinter der sich Erregung und Schmerz verbarg, wie sie sie noch nie empfunden hatte. Sie war gedemütigt, fassungslos und vernichtet. Zu ihrem Glück hatten sie das Cottage nun erreicht und das Gespräch konnte nicht fortgesetzt werden. Nachdem sie ein paar Minuten zusammengesessen hatten, kehrten die Miss Steele ins Herrenhaus zurück und Elinor konnte sich in Ruhe ihren Gedanken und ihrer Verzweiflung überlassen. So wenig Elinor sonst auch auf Lucys Aufrichtigkeit gab, in diesem Fall, wo keine Versuchung zu der Torheit bestand, Unwahrheiten von solchem Ausmaß zu erfinden, konnte sie nach ernsthafter Überlegung nicht daran zweifeln. Was Lucy behauptet hatte, wagte Elinor deshalb nicht in Frage zu stellen, da es von allen Seiten durch Wahrscheinlichkeiten und Beweise bestätigt und durch nichts als ihr eigenes Wunschdenken widerlegt wurde. Die Gelegenheit, sich im Haus von Mr. Pratt kennenzulernen, war die Voraussetzung für alles Übrige, unwiderleglich und beunruhigend zugleich. Und Edwards Besuch in der Nähe von Plymouth, seine melancholische Verfassung, seine Unzufriedenheit über seine eigenen Zukunftsaussichten, sein unentschlossenes Verhalten ihr selbst gegenüber, die eingehende Kenntnis der Miss Steele von Norland und ihren Familienverhältnissen, die sie so oft überrascht hatte, das Bild, der Brief, der Ring ergaben zusammen ein Beweismaterial, das jede Befürchtung, ihn ungerecht zu verurteilen, ausschloss und sein niederträchtiges Verhalten ihr gegenüber, das keinerlei Voreingenommenheit ausräumen konnte, zur Gewissheit machte. Entrüstung über ein solches Verhalten, ihre Empörung darauf hereingefallen zu sein, ließen sie zunächst nur Selbstmitleid empfinden. Aber sie machten bald anderen Gedanken, anderen Überlegungen Platz. Hatte Edward sie absichtlich getäuscht? Hatte er eine Neigung zu ihr vorgespielt, die er nicht wirklich empfand? War sein Verlöbnis mit Lucy, Ein Verlöbnis aus Liebe? Nein. Was es auch einmal gewesen sein mochte, sie glaubte nicht, dass es das noch heute war. Seine Zuneigung gehörte nur ihr. Darin täuschte sie sich nicht. Ihre Mutter, ihre Schwester, Fanny, alle hatten seine Neigung zu ihr in Norland wahrgenommen. Es war keine Einbildung ihrer eigenen Eitelkeit. Natürlich liebte er sie. Was für ein Herzenstrost diese Überzeugung war. Zu wie viel Vergebung dieser Gedanke sie nicht veranlassen konnte. Man konnte ihm vorwerfen, zu Recht vorwerfen, in Norland geblieben zu sein, als er merkte, dass der Eindruck, den sie auf ihn machte, stärker war, als er sein durfte. Davon konnte man ihn nicht freisprechen. Aber wenn er ihr wehgetan hatte, wie viel mehr hatte er sich selbst wehgetan? Wenn ihre Lage bemitleidenswert war, so war seine hoffnungslos. Seine Unklugheit hatte sie eine Zeit lang unglücklich gemacht, aber ihm hatte sie ein für allemal die Möglichkeit genommen, jemals wieder glücklich zu werden. Konnte er sich, wenn man seine Neigung zu ihr selbst außer Acht ließ, bei seiner Integrität, seinem Zartgefühl und seiner Bildung mit einer Frau wie Lucy begnügen? Ungebildet, berechnend und selbstsüchtig?